Der Geschichtsschreiber Diodor berichtet, um ihr Land zu reinigen, hatten die Ägypter einst alle diejenigen, welche den weißen Aussatz und Schuppen an ihren Körper gehabt, als fluchbeladene Menschen zusammengebracht und über die Grenze geworfen. Die Ausgestoßenen taten sich nun zusammen und bildeten das Volk der Juden. Sie nahmen die um Jerusalem gelegenen Gegenden ein und pflanzten den Hass gegen die Menschen fort. Denn von allen Völkern sind sie die einzigen, welche mit anderen keine Gemeinschaft hielten. Der Stifter von Jerusalem war Moses, welcher auch das Volk zusammengebracht und jene frevelhaften Gesetze des Menschenhasses gegeben hatte. Übereinstimmend hiermit berichten Hekateus und der ägyptische Priester Maneto nach den Aufzeichnungen des Josephus, Apion 1, 26, indem sie an den Einfall der Hyksos anknüpfen, Maneto schließt seinen Bericht. Die Unreinen aber und die Jerusalemiten bemächtigten sich Ägyptens und wüteten schändlich im Lande. Sie verbrannten nicht nur die Städte und Dörfer und waren nicht zufrieden, die Heiligtümer zu plündern und die Götterbilder zu zerstören. Sie zwangen auch die Priester und Propheten, Opferer und Würger der heiligen Tiere zu werden und warfen jene dann nackt hinaus und aßen die zum Genuss tauglichen Tiere, so dass ihre Herrschaft allen, welchen diese Gottlosigkeit mit ansehen mussten, die schlimmste Zeit schien. Nach 13 Jahren aber kehrte Amenophis aus Äthiopien zurück, lieferte den Unreinen und Hirten eine Schlacht, bezwang sie, tötete viele und verfolgte die übrigen bis an die Grenzen von Syrien. Es heißt aber, dass der Priester, welcher ihnen die Verfassung und die Gesetze gab und Osarsif hieß, seinen Namen änderte und Moses genannt wurde. Diese Darstellung findet in der Bibel selbst eine gewisse Bestätigung durch die Worte des 2. Moses 12, 38 und es zog sich mit ihnen viel Pöbelvolk. Der Ägyptologe Reinisch will in dem sogenannten Leidener Papyrus Nachrichten entziffert haben, die sich auf diese Vorgänge beziehen und deren Sinn er summarisch in folgender Weise wiedergibt. Im Pharaonenlande ging gegen das 19. Jahrhundert vor Christus die echte Kulturblüte Ägyptens bald in eine Zeit der Korruption, des Sittenverfalls und der zügellosen Ausschweifung über. Den ersten Anstoß dazu gaben die zahlreichen semitischen, phönikischen, jüdischen und arabischen Kaufleute, die sich in Ägypten niederließen und das Rechtsbewusstsein und die strenge Ordnung des ägyptischen Volkes durch ihre unsauberen Geschäftsgebräuche und durch ihre Sucht nach Gewinn erschütterten. Es trat eine Verderbnis der Sitten ein, die der Schreiber des Leidener Papyrus ausführlich schildert. Zuerst begann die Demoralisation der Diener und Sklaven, dann eine schamlose Mätressenwirtschaft, der entfesselte Trieb nach Erwerbung von Reichtümern und die schrankenlose Genusssucht führten einen vollständigen Umsturz der gesellschaftlichen Verhältnisse herbei. Man sehe sich in unseren Tagen um und staune, wie verwandt unsere Zustände jenen der alten Zeit sind. Die Ausgetriebenen zogen nach Kanaan. Was sie von ihren Heldentaten bei Eroberungen des Landes berichteten, darf als stark beschönigt und übertrieben gelten. Es ist nicht anzunehmen, dass eine kriegsungeübte, durch 40-jährige Wüstenwanderung erschöpfte Rotte, die doch kaum Waffen besessen haben kann, Wunder der Tapferkeit vollbracht hätte. Die Eroberung Kanaans wird wohl in ähnlicher Form vor sich gegangen sein, wie die Juden zu allen Zeiten Länder erobert haben. Erst schnorrend und schachernd, dann wuchernd und finanzierend. Hier und da werden sie wohl eine kleine, harmlose Dorfgemeinde nach Beduinenart räuberisch überfallen und ausgeplündert haben. Das gibt dann Anlass zu großer kriegerischer Ruhmredigkeit. Und sie würgten und banneten alle Männer und Weiber und Kinder und ließen niemand übrig, nur das Vieh raubten sie und die Beute, die sie in den Orten fanden. Immerhin geht aus diesen Großsprechereien eins hervor, ein sadistischer Blutdurst. Welches zweite Volk rühmt sich solcher Massenschlachtungen an Wehrlosen? Dass Kanaan zuvor von fleißigen, ackerbautreibenden Stämmen bevölkert war, lässt sich daraus schließen, dass das Land wegen seiner blühenden Bodenkultur in dem Rufe stand, dass darin Milch und Honig fließe. Die Juden waren klug genug, die eingeborene Bevölkerung nicht vollständig zu erschlagen, obwohl sie sich dieser Heldentat rühmten. Denn da Juna selbst des Ackerbaus und jedes ehrlichen Handwerks unkundig war, bedurfte es der fleißigen Eingeborenen, um sich von ihnen erhalten zu lassen. So bildete sich auch hier allmählich das Verhältnis heraus, das sich überall zeigt, wo das Judentum zu Einfluss gelangte. Eine wucherische Geldbourgeoisie und eine unterdrückte Masse von rechtschaffenen Ackerbauern und Handwerkern. Selbstverständlich zwang das herrschende Judentum schließlich die unterjochten Stämme auch zur Anerkennung des jüdischen Gottes, und so entstand der täuschende Schein, als sei Palästina zur Zeit der Propheten von lauter Juden bewohnt gewesen. Doch bestand neben dem jüdischen Kult der Gottesdienst der Eingeborenen heimlich fort. Bis zu Christi Zeiten wurde auf den Höhen den heidnischen Sonnengöttern geopfert, worüber die Propheten sich des Öfteren ereiferten. Zeugnisse dafür, wie in Kanaan das Bewusstsein der Stammesverschiedenheit in den einzelnen Völkerschaften noch fortlebte, finden sich vielfach in der Schrift. Folgende Stelle bekundet, dass es hauptsächlich finanzielle Unterjochung war, durch die Juda das Land eroberte und beherrschte. Buch der Richter 1, 28 bis 35. Da aber Israel mächtig ward, machte es die Kanaaniter zinsbar und vertrieb sie nicht. Und die Einwohner von Kitron und Nahahol und zu Beth-Semes und Beth-Anat wurden zinsbar. Und die Amoriter wohnten auf dem Gebirge Heres, und die Hand des Hauses Josef ruhte schwer auf ihnen, denn sie waren alle zinsbar geworden. Anstelle des Namens Israel ist hier freilich Juda zu setzen, das sich den Namen Israel später angemaßt hat. Denn die eigentlichen Israeliten waren ja die Kanaaniter selber. Der Vorgang ist ein ähnlicher gewesen, wie er sich heute unter uns vollzieht. Juden führen heute die deutschesten Namen. Sie nennen sich Silberstein, Rosenberg, Tulpental, Wertheim, Berliner, Landsberger und so weiter. Kann es etwas Deutscheres geben? Eine ferne Zukunft wird die Träger solcher Namen vielleicht für die eigentlichen Deutschen halten, wie es heute im Ausland leider vielfach schon geschieht. Juda besitzt in hohem Maße die Fähigkeit der Symbiose und Mimikrie. Es übt die Kunst der äußerlichen Anpassung und sucht unvermerkt in die Maske der Wirtsvölker zu schlüpfen. Innerlich aber bleibt es unverwandelt, und in entscheidenden Augenblicken enthüllt sich wieder der unverfälschte Judäer. Dass Juda in dem von ihm beherrschten Lande niemals die Spur einer eigenen Kultur entwickelt hat, geht aus den jüdischen Schriften selber hervor. Wir erfahren dort, dass die Bauleute für den salomonischen Tempel aus fremden Landen bezogen werden mussten, dass in ganz Israel kein Schmied zu finden war und ähnliches mehr. Wie später in seiner Zerstreuung hat Juda auch hier stets nur eine plutokratische Oberherrschaft geführt und sich nie an der Kulturarbeit des Volkes beteiligt. Jüdische Bildhauerei, jüdische Malerei, jüdische Architektur, jüdische Technik hat es nirgend gegeben. Von einer jüdischen Kulturgeschichte zu reden, ist deshalb ein Unding. Wohl aber verlohnte es, eine Geschichte der Kulturverwüstung durch die Juden zu schreiben. Die vielgerühmte jüdische Herrlichkeit, die unter Salomo ihren Gipfel erreicht haben soll, ist sicherlich in jüdisch-fantastischer Überschwänglichkeit dargestellt. Von nennenswerten Baudenkmälern ist in Palästina wenig zu finden, und selbst an dem vielgerühmten salomonischen Tempel dürfte der einzige Vorzug das allerwegen in Überfülle angebrachte Gold gewesen sein. Als die kanaanitische Grundbevölkerung unter der jüdischen Ausmergelung mehr und mehr verkümmerte und durch Vermischung entartete, eilte der jüdische Staat einem raschen Ende entgegen. 722 vor Christus unterwarfen die Assyrer unter Salmanassar das in sich zerfallene Reich und führte einen Teil der Juden nach Medien in die assyrische Gefangenschaft. 588 vor Christus unterwarf Nebukadnezar den übrigen Teil der jüdischen Lande und führte deren Insassen in die babylonische Gefangenschaft. Die Heldentaten, die Juda in den Kriegen vollbrachte, waren recht eigentümlicher Art. Eine derselben ist im Buche Judith geschildert. Das untapfere Volk bediente sich einer Dirne, die in das feindliche Lager ging, unter dem Vorwande, ihr Volk verraten zu wollen, dem Feldherrn sich als Bulin antrug und ihn auf dem nächtlichen Lager zu ermorden. Wo hat sich je ein ehrenhaftes Volk solcher Mittel bedient und sich dessen noch gerühmt? Ehrenhafte Völker erringen ihre Siege durch Männer, Juden durch Buhldirnen.